Rehbraune Augen hat mein Schatz und ihre Haare, die sind schwarz. Sie ist die Schönste auf der Welt, die mir von allen so gefällt. Rehbraune Augen hat mein Schatz und ihre Haare, die sind schwarz. Ist sie auch noch so weit und fern, sie ist die Einzige, sie hab ich gern. Frühling die Enziane blühen, die Wiesen oft glitzern im Tau, wo man sieht, dass Alpen glühen und der Himmel so strahlend blau, wo der Wind in den Wäldern rauscht, dort ist mein Mädel zu Haus. Sie ist nicht blond, sie ist nicht braun, ich sag dir's im Vertrauen. Rehbraune Augen hat mein Schatz und ihre Haare, die sind schwarz. Sie ist die Schönste auf der Welt, die mir von allen so gefällt. Rehbraune Augen hat mein Schatz und ihre Haare, die sind schwarz. Ist sie auch noch so weit und fern, sie ist die Einzige, sie hab ich gern.